Dieses Stück heißt Lieblingsfarbe Orange. Gepflegt und gepflegt an die Helden, muss kein Ruhm und Erfolg. Befällt ihr richtig kühl, weil ihr Garage wollt, weil ihr immer Garage wollt. Ich halt mir die 70er aufrecht und dann ich mir Adidas Turnschuhe an. Die Äußerlichkeiten, die halten zusammen. So fahren wir den Orangen im Prinzipen lang. Die Äußerlichkeiten, die halten zusammen. So fahren wir den Orangen im Prinzipen lang. Sitzen geblieben. Ich hab den Stein geworfen und dieses Lied geschrieben. Ihr wisst genau warum. Gepflegt und gepflegte Anti-Helden, was kann Ruhm und Erfolg? Defektgeräte glühen, weil ihr Garage wollt, weil ihr immer Garage wollt. Oder Latte Macchiato oder Bionade. Aufrecht und dann zieh ich mir Adidas Turnschuhe an. Die Äußerlichkeiten, die halten zusammen. Doch fahren wir den orangenen Mainstream entlang. Die Äußerlichkeiten, die halten zusammen. Doch fahren wir den orangenen Mainstream entlang. Stemmaritis ausgebrochen, glaube ich. Schwere Krankheit. Überträgt sich. Sitzt auf Blattsalat, glaube ich.